بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen Allahs Segen und Heil seiner vom Propheten Mohammed und auf all diejenigen die in seine Fußschaft treffen bis am Tag der Auferstehung ein Tag der von Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben worden ist ein Tag der für die Ungläubigen wahrlich ein schwerer Tag wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt in einem Hadith, der uns der Sahabi Abu Huraira radiallahu anhu überliefert hat. Er sagte, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ Jedes Mal, wenn eine Gruppe sich in einem der Häuser Allahs trifft, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ Allahs Buch psalmodiert, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ und dieses Buch dann lernt, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ dann sendet Allah subhanahu wa ta'ala seine Ruhe auf sie hinab. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ Und die Hülle und die Barmherzigkeit umgibt sie. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ Und die Engel umhüllen sie. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er auf uns die Ruhe hinab sind, السكينة, und dass die Engel uns jetzt umhüllen und dass Allah subhanahu wa ta'ala unserer gedenkt bei Leuten, die bei ihm sind, gemeint sind die Engel, die bei ihm sind. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns ein Tor des Verstandes öffnet. Damit meine ich, ein Tor öffnet, dass wir Allahs Buch besser verstehen und dass wir nach diesem Buch handeln, sodass wir diesen Koran am Tag der Auferstehung als Schutz haben, und dass wir diesen Koran Tag der Auferstehung als Argument für uns haben, nicht als Argument gegen uns. Denn was nutzt es, wenn wir diese Verse jetzt zusammen lernen und nicht davon profitieren, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Diese Verse sind kein Buch, das man liest und nicht davon profitiert. Und diese Verse oder dieser Koran ist nicht herabgesandt worden, dass man ihn in die Regale stellt, sodass nach einer Zeit Staub darüber kommt. Und der Koran ist herabgesandt worden in allererster Linie, dass man seine Bedeutungen verinnerlicht und danach handelt. Die heutigen Verse, die wir behandeln möchten, sind die Verse 118 bis 123. Und diejenigen, die nicht Bescheid wissen, sagen, O würde Allah doch zu uns sprechen, oder käme zu uns ein Zeichen. Dergleichen Worte führten schon diejenigen vor, die vor ihnen waren. Ihre Herzen sind einander ähnlich. Wir haben die Zeichen klar gemacht für Leute, die überzeugt sind. Gewiss, wir haben dich mit der Wahrheit gesandt, als Frohboten und als Warner. Und du wirst nicht nach den Taten des Insasses der Höllen, des Höllenbrandes gefragt werden. Weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Sag, gewiss, Allahs Rechtleitung ist die wahre Rechtleitung. Wenn du jedoch ihren Neigungen folgst, nachdem, was dir an Wissen zugekommen ist, so wirst du vor Allah weder Schutzherren noch Helfer finden. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht, sie glauben daran. Wer sie jedoch verleugnet, das sind die Verlierer. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe, und dass ich euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe, und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen leisten kann und von ihr keine Ersatzleistung angenommen wird, noch Fürsprachen ihr nützt und an dem ihnen keine Hilfe zuteil wird. Der erste Vers und diejenigen, die nicht Bescheid wissen, sagen, O würde Allah doch zu uns sprechen oder käme zu uns ein Zeichen. Diejenigen, die nicht Bescheid wissen, Leute, die unwissend sind und in Unwissenheit ist der Ursprung allen Übels und aller Sünden, wie wir gesagt haben. Und gemeint sind in diesem Vers die Unwissenden des Volkes der Schrift, der Ahlul Kitab. Sie sagen, O würde Allah doch zu uns sprechen oder käme zu uns ein Zeichen. Der Punkt ist, dass wenn Allah wollte, würde er mit ihnen direkt sprechen. Das ist keine schwere Sache für Allah subhanahu wa ta'ala. Doch welchen Nutzen hat das dann? Was würde dann diejenigen Menschen, die an das Jenseits und an das Verborgene glauben, unterscheiden von denjenigen, die nicht an das Verborgene glauben? würde sie nichts mehr unterscheiden. Und dann wäre es auch keine Prüfung mehr. Und dann macht die Belohnung und die Bestrafung keinen Sinn mehr für diese Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala will ja durch solche Sachen, durch den Glauben an das Verborgene, Al-Ghaib, prüfen, ob du jetzt daran glauben. Wer daran glaubt, der wird im Rangstufen erhöht. Wer nicht daran glaubt, wird im Rangstufen erniedrigt. Und wenn Allah direkt mit dem Menschen reden würde, würde die ganze Prüfung gar keinen Sinn machen. Oder käme zu uns ein Zeichen. Subhanallah, Subhanallah, sie machen das Gleiche, wie sie mit Moses gemacht haben. Sie machen das Gleiche, wie sie mit Moses gemacht haben. Sie wünschen sich ein Zeichen, wie Musa a.s. ein Zeichen gebracht hat. Musa hat viele Zeichen gebracht. Unter diesen Zeichen gehört es zum Beispiel, dass Musa a.s. Auf das Meer schlug mit seinem Stock und das Meer sich spaltete, sodass die 12 Stämme der Kinder Israels durch das Meer laufen konnten. Und Musa a.s. hat viele Zeichen gebracht. Isa a.s. hat auch viele Zeichen gebracht. Und sie wünschten sich so ein Zeichen wie von diesen Propheten. Die Frage ist, warum sind in ihnen die Zeichen des Koran nicht genug? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt ihnen, was in ihren Büchern steht, die er selbst nie gelesen hat. Er erzählt ihnen, was in ihren Herzen ist. Er erzählt ihnen, was sie im Insgeheimen sprechen. Er erzählt ihnen über die Geschichten der Völker, die vor ihnen gelebt haben, die es nicht einmal mehr gibt. Er erzählt ihnen Geschichten über ihre eigenen Vorfahren, über die Gunsterweise von Allahs gegenüber den Kindern Israels, die Geschichte der Leute des Samstags, des Sabbats und so weiter und so weiter. Und trotzdem glauben sie nicht, wer hat ihnen das gelehrt? Und diese ganzen Zeichen sind für sie nicht genug. Und es ist so, als würden sie von Allah subhanahu wa ta'ala, als würden sie ihm vorschreiben, anhand welchen Zeichen sie glauben würden. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, ob sie wirklich glauben würden. Denn wer sagt, dass wenn sie diese Wunder sehen, dass sie dann tatsächlich glauben? Wer sagt das? Viele würden trotzdem nicht glauben. Subhanallah. Der gleichen Worte führten schon diejenigen, die vor ihnen waren. Als die 70 Leute, die von Musa a.s. ausgewählt worden sind, vom Kinder Israels, damit sie zu ihm zum Berg kommen, At-Tur, damit sie erfahren, was die Strafe für diejenigen ist, die das Kalb angebetet haben, was haben sie verlangt, nachdem sie erfahren haben, was der Rechtsspruch war, und zwar, dass sie sich gegenseitig umbringen mussten? Was haben sie gesagt? Sie haben Musa wieder nicht geglaubt und sie haben zu ihm gesagt, Arina Allah Jahra, zeig uns Allah offensichtlich. Und das haben sie verlangt von Musa a.s. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ihre Herzen sind einander ähnlich. Ihre Art zu denken ist ähnlich. Ihre Auflehnung ist die gleiche. Ihr Kufr, ihr Unglaube ist die gleiche. Ihr Fassad ist der gleiche. Ihr Unheilstiften ist der gleiche. Und deswegen haben sie es verdient, in die gleiche Hölle zu kommen. Wenn sie die gleichen Menschen sind, dann gehen sie in die gleiche Hölle rein. Wir haben die Zeichen klar gemacht für Leute, die überzeugt sind. Das heißt, für Leute, die solche Wunder eben gar nicht brauchen. Und das sind die gläubigen Menschen. Gewiss, wir haben dich mit der Wahrheit gesandt als Frohboten und als Warner. Das ist deine Aufgabe, o Prophet, o Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Deine Aufgabe ist es, dass du diese Wahrheit, die man dir gegeben hat, den Menschen verkündest. Als Frohbote für, also die Wahrheit ist die Rechtleitung Allahs, gesandt als Frohboten, für wen? Für die Gläubigen. Und als Warner für die Sünder, auf dass sie umkehren mögen, und für die Leugner, auf dass sie kein Argument mehr haben, Allah subhanahu wa ta'ala, an Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu glauben, die Botschaft zu verweigern. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala in dem Vers darauf, im gleichen Vers, وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, und du wirst nicht nach den Taten des Insasses des Höllenbrandes gefragt werden. Und inshallah machen wir nach dem Adhan weiter. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vers 119, Allah sagt, und du wirst nicht nach den Taten des Insasses des Höllenbrandes gefragt werden, wala tus'alu an ashabil jahim. Das heißt, unser Prophet, sallallahu alaihi wa, seine Aufgabe war es, die Wahrheit zu überbringen. Und er ist ein Frohbote und ein Warner. Und seine Aufgabe ist es nicht, und er wird nicht gefragt werden, warum Abu Talib nicht geglaubt hat, und warum viele Leute, die die Botschaft von ihm gehört haben, nicht geglaubt haben. Das ist nicht die Aufgabe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und in einem anderen Qira'ah, Lesart von Nafi und Ya'qub, وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, das heißt, und frage nicht nach den Insassen des Höllenbrandes. Das heißt, die Bedeutung ist, dass du, nämlich wenn du nach ihnen fragst, dann wird ihre Stellung erhöht, unnötig erhöht, wenn du nämlich dich Sorgen machst um Leute, die gestorben sind. Nein, sie sind es nicht wert, dass du nach ihnen fragst. Sie sind es nicht wert, dass du nach ihnen fragst. Und in einer Überlieferung, die allerdings schwach ist, sagte der Prophet, ja, leita shi'ali ma fa'ala abawai. Und dann hat Allah, das heißt sinngemäß, oh weh, was haben meine Eltern getan? Und dann hat Allah SWT den Vers abgesandt, وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, und frage nicht nach den Insassen des Höllenbrandes. Und Allah SWT sagte, weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Weder die Juden noch die Christen werden zufrieden sein mit dir, bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Trotz aller Verse und Beweise, die du ihnen gebracht hast, werden sie nicht deinem Glaubensbekenntnis folgen. Und weder wirst du, oder werden sie nicht mit dir, o Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auch nicht deine Gefolgsleute. Sie werden niemals mit euch zufrieden sein, mit dir und den Sahaba, radiallahu anhum, bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Ihrem Glaubensbekenntnis Millah. Und Millah, die Lebensweise, Lebensweg, ist im Einzahl, denn Al-Kufru, sagt man im Arabisch, Millatun Wahida. Also der ganze Kufr, alle Arten von Kufr. In Wirklichkeit ist es der gleiche Weg. Denn er führt alle in die Hölle. Ob du als Jude stirbst, als Christ stirbst, als Atheist stirbst, als Polytheist stirbst, alles das Gleiche. Im Endeffekt gehst du in die Hölle. Ja? Für immer. Vorüber. Und deswegen ist es im Singular. Aber in Wirklichkeit gibt es verschiedene Religionen und verschiedene Konfessionsgemeinschaften innerhalb des Christentums, innerhalb des Judentums. Und niemals wird ein Jude und ein Christ mit dem Islam zufrieden sein. Und darin lernen wir, dass es nichts bringt, dass wir von unserer eigenen Religion Abstriche machen. Indem wir sagen, oder jemandem zum Beispiel sagen, damit er mit uns zufrieden ist, okay, ich lasse die Sunna-Gebete weg. Oder okay, ich sage nicht, dass die Juden in die Hölle gehen. Damit wir irgendwie als Religion, zur Einheit der Religion aufrufen oder sowas. Ja? Das bringt alles gar nichts, denn wer Muslim wird, der wird Muslim. Erst gestern hat mir ja eine Person gesagt, was ist der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala es verboten hat, dass der Mensch schläft auf seinem Bauch nachts. Auf seinem Bauch zu schlafen ist haram. Warum? Dann habe ich gesagt, wir fragen den Gelehrten. Dann haben wir den Gelehrten gefragt und dann hat es ein bisschen länger gedauert, bis er geantwortet hat. Dann hat die Person zu mir gesagt, ist eigentlich egal, wenn sie nicht, und es war keine muslimische Person. War keine muslimische Person, die dich gefragt hat. Hat die Person zu mir gesagt, ist egal, wenn die Person nicht, der Gelehrte nicht antworten wird, weil es eben länger gedauert hat, ich werde es so akzeptieren, wie es eben so ist. Wenn Allah es gesagt hat, dann ist es eben so. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Weiter, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, o Prophet und deine Gefolgsleute, bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Das heißt, ihnen folgst in allen Dingen, die sie tun. Nicht nur ihre Religion annimmst, sondern auch ihre Lebensweise annimmst. So kleidest wie sie, so denkst wie sie, so redest wie sie, verhältst wie sie, dann würden sie erst mit uns zufrieden sein. Und deswegen brauchen wir keine Abstriche machen von unserer Religion. Sag als Antwort auf diese Sache, gewiss, Allahs Rechtleitung, und zwar der Islam, ist die wahre Rechtleitung. Und Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. Und der Hadith ist sahih. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Es gibt keinen Menschen von dieser Gemeinschaft, der von mir hört, und auch keinen Juden und keinen Christen, und der danach nicht an mich glaubt, es sei denn, er ist einer der Höllenbewohner. Es sei denn, er ist einer der Bewohner des Feuers. Na, und wenn du jedoch ihren Neigungen folgst, nachdem, was dir an Wissen zugekommen ist, so wirst du vor Allah weder Schutzherrn noch Helfer haben. auch wenn diese Aussage so scheint, als wäre sie direkt an den Propheten gerichtet, ist sie auch, aber die Mufassirun haben einen Grundsatz im Tafsir, der heißt Al-Ibra bi umum al-lafz la bi khusus al-sabab. Das heißt, es geht nicht um den genauen Offenbarungsgrund oder an wen der Vers jetzt direkt gerichtet ist, sondern es geht hauptsächlich um die allgemeine Aussage oder den allgemeinen Inhalt des Verses. Gemeint ist damit, dass es mag sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden tadelt, eine bestimmte Person, weil sie irgendwas getan hat. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala macht den Vers dann allgemein. Warum? Weil es stimmt zwar, dass der Vers in Bezug auf die Person offenbart worden ist, aber sie gilt für alle. Sie gilt für alle. Und deswegen hier, wenn du jedoch ihren Neigungen folgst, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so wirst du vor Allah weder Schutz sein noch Helfer haben. Das gilt für unseren Propheten. Wenn er Schirk machen würde, würden alle seine Taten haba'an manthura, das heißt wie verwehter Staub werden. Und dann wäre er nichts, wäre ein Höllenbewohner. Und das gleiche gilt nicht für unseren Propheten, sondern auch für alle Propheten. Und wenn es für die Propheten gilt, gilt es erst recht für die Menschen, die unter den Propheten stehen. Also auch wenn der Vers so scheint, als wäre er direkt an jemanden gerichtet, so ist er doch allgemeingültig für alle Leute. Und aus diesem Vers, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Wenn du jedoch ihren Neigungen folgst, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so wirst du vor Allah weder Schutz sein noch Helfer haben. Daraus hat Al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, abgeleitet, dass wer sagt, dass, wer sagt, dass der Koran erschaffen ist, ist Kafir. Warum? Weil das Wissen, was hier gemeint ist im Vers, Al-Ilm, ist der Koran. Und der Ilm ist der Koran und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran zu seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt. Und wenn die Worte Allahs seine eigenen Worte sind und Allah subhanahu wa ta'ala der Unerschaffene ist, oder unerschaffen ist, dann sind auch seine Worte unerschaffen. Und das Wissen ist hier der Koran. Und subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala öffnet manchen Leuten ein Verständnis aus manchen Versen, den er anderen Leuten nicht eröffnet. Wallahu a'lam. Ich werde jetzt hier einen Stopp machen und inshallah beim nächsten Mal die Verse weitermachen, weil ich will euch nicht auf die Folter spannen und weil die Zeit schon ein wenig vorangeschritten ist. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.